Seht mal, Freunde. Na, wenn das nicht... Professor Matthewson ist. Ja. Und ob er das ist, Kollegen. Schön, dass ihr euch an mich erinnert, Jungs. Und gut, dass ich euch hier antreffe. Och. Was verschafft uns denn die Ehre, Professor? Es geht um meine Tochter. Um Barbara? So ist es. Ich will nicht lange drum rumreden. Sie hat Mist gebaut. Gewaltigen Mist. Was genau ist denn vorgefallen? Sie hat mir erst wichtige Forschungsunterlagen gestohlen und dann auch noch mein Auto. Sie hat was? Ihr habt richtig gehört. Das war heute Vormittag. Seitdem ist sie verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Und ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Aber um die Lage korrekt einschätzen zu können, benötigen wir von Ihnen genauere Informationen. Ihr wisst ja sicherlich noch, dass ich Professor für Geschichte bin. Ja, das wissen wir. Und aktuell forsche ich gerade auch an einem historischen Thema. Habt ihr schon mal von der Stadt aus Gold gehört? Stadt aus Gold? Das klingt wie aus einem Indiana-Jones-Film. Ein sagenhafter Ort, mitten im Dschungel, von dem keiner weiß, ob er existiert. So ähnlich. Nur, dass diese Stadt nicht aus irgendeinem Film stammt. Meine Informationen stammen aus echten historischen Berichten. Aha. Ich kann euch später genaueres darüber erzählen. Jedenfalls forsche ich über diese Stadt, versuche herauszufinden, was wahr ist und was nur ein Mythos, der darum gesponnen wird.